Die Heimatbesuchergruppen aus den Schulen der Koreanischen Oberschule in Japan unter Leitung von Oh Byung-woo, dem Direktor der Koreanischen Mittel- und Oberschule in Aichi, und von Park Kang-hyuk besuchten am 27. Mai die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude. Sie legten vor den Bronzestatuen Blumensträuße nieder und verbeugten sich.